Good morning. Guten Morgen. Wherever you are, I'm sitting in my office in Sao Paulo. Wo auch immer du bist, ich sitze in meinem Büro in Sao Paulo. Now, after we put all of our faith and our hope in God alone through Jesus. Nachdem wir unseren ganzen Glauben und unsere Hoffnung auf Gott allein durch Jesus gesetzt haben. Look what Peter goes back to tell us. Schau, was Petrus weiter sagt. Now, because of your obedience to the truth. Nun habt ihr durch euren Gehorsam gegenüber der Wahrheit. You have purified your very souls. Eure Seelen gereinigt. And this empowers you to be full of love for your fellow believers. Und das befähigt euch, voller Liebe zu euren Mitgläubigen zu sein. Do you know that it's an incredible thing that we see throughout many different Bible verses? Es ist großartig, was wir in vielen verschiedenen Bibelversen sehen. And it's this truth that faith and love is mentioned together a whole bunch of times. Es ist die Tatsache, dass Glaube und Liebe ganz oft zusammen erwähnt werden. And faith without love, the Bible is very clear, it doesn't work. Und Glaube ohne Liebe, das sagt die Bibel ganz klar, funktioniert nicht. But do you know, love without faith doesn't work either. Aber weißt du, dass Liebe ohne Glauben auch nicht funktioniert? I should teach a little bit more about that, shouldn't I? Darüber sollte ich ein bisschen mehr lehren, oder? Let me explain this to you. Ich erkläre dir das mal. If I truly, truly, truly love the children here in Brazil. Wenn ich die Kinder hier in Brasilien wirklich, wirklich, wirklich liebe. My love is not gonna save them. Wird meine Liebe sie nicht retten. And I tell you why. Ich sage dir warum. Because with my love, even with God's love. Denn mit meiner Liebe, selbst mit Gottes Liebe. I will very quickly be limited to only what I can do. Werde ich sehr schnell auf das beschränkt sein, was ich tun kann. But the moment faith and love join together, it becomes an explosive dynamic force. Aber in dem Moment, in dem Glaube und Liebe zusammenkommen, entsteht eine explosive, dynamische Kraft. So when Peter is talking about now because of your obedience to the truth. Wenn Petrus sagt, wegen eures Gehorsams gegenüber der Wahrheit. He's actually talking about having believed the gospel, having obeyed the gospel. Dann meint er, dass sie an das Evangelium geglaubt haben, dass sie dem Evangelium gehorcht haben. So my faith in the gospel must always be shown through love for my brothers and sisters. Mein Glaube an das Evangelium muss ich also immer in der Liebe zu meinen Brüdern und Schwestern zeigen. But my love for my brothers and sisters always needs faith so that I can believe for what they truly need. Aber meine Liebe zu meinen Brüdern und Schwestern braucht immer Glauben, damit ich für das glauben kann, was sie wirklich brauchen. You see, if I see the sick and just love them, denn wenn ich die Kranken sehe und sie einfach nur liebe, then what can I do? Was kann ich dann tun? I can hug them, I can make them feel happier and wanted. Ich kann sie umarmen, ich kann sie glücklicher machen und erreichen, dass sie sich gewollt, erwünscht fühlen. It doesn't solve the problem. Aber das löst das Problem nicht. If I love them, I will believe for a miracle. Wenn ich sie liebe, werde ich an ein Wunder glauben. If I love the children, I will believe that I can build one more orphanage. Wenn ich die Kinder liebe, werde ich glauben, dass ich ein weiteres Waisenhaus bauen kann. We have to understand that true Christian faith will always be expressed with true Christian love. Wir müssen verstehen, dass wahrer christlicher Glaube immer mit wahrer christlicher Liebe ausgedrückt wird. And true Christian love will always pursue a life of faith so that it can bring the solution. Und wahre christliche Liebe wird immer nach einem Leben des Glaubens streben, damit sie die Lösung bringen kann. But look, I like another point that Peter makes here. Ich mag einen weiteren Aspekt, den Petrus hier anführt. What purifies our souls is the obedience to the gospel. Was unsere Seelen reinigt, ist der Gehorsam gegenüber dem Evangelium. See, I'm not sure if we really understand the power of the gospel. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Kraft des Evangeliums wirklich verstehen. You know, the power of the gospel has totally and completely transformed us. Die Kraft des Evangeliums hat uns vollkommen und vollständig verwandelt. We are cleansed, we are purified, we are new before God. Wir sind gereinigt, wir sind geläutert, wir sind neu vor Gott. And this is what gives us the power to love our brothers and sisters. Genau das gibt uns die Kraft, unsere Brüder und Schwestern zu lieben. But you know what's interesting? Weißt du, was interessant ist? Look how beautifully Peter puts it. Schau, wie schön Petrus es formuliert. I teach this principle when I teach about faith and when I teach about love. Ich lehre dieses Prinzip, wenn ich über den Glauben und über die Liebe lehre. Look, he literally says that we are empowered to be full of love for other Christians. Er sagt wortwörtlich, wir werden befähigt, andere Christen zu lieben. So that's the first truth we have to believe. Das ist die erste Wahrheit, die du glauben musst. Through what Jesus did as the perfect lamb, you are now already enabled to love every brother and sister in the world. Durch das, was Jesus als das perfekte Lamm getan hat, bist du jetzt schon befähigt, jeden Bruder und jede Schwester auf der Welt zu lieben. But that doesn't mean that you love them. Das heißt aber nicht, dass du sie liebst. Look what he says. Schau, was er sagt. So express this sincere love toward one another passionately and with a pure heart. So drückt diese aufrichtige Liebe zueinander leidenschaftlich und mit reinem Herzen aus. So never again, my dear friend, ask God to give you love for your brothers and sisters. Also, mein lieber Freund, bitte Gott nie wieder darum, dir Liebe für deine Brüder und Schwestern zu geben. He won't. Er wird das nicht tun. Because he has already empowered you. Denn er hat dich bereits dazu befähigt. If you are a Christian and have your faith in Jesus, you have been empowered to love perfectly. Wenn du ein Christ bist und an Jesus glaubst, bist du befähigt worden, perfekt zu lieben. So don't put on God what you need to do. Schieb nicht auf Gott, was du tun solltest. Here's what you do. Mach Folgendes. Say, thank you so much that I am able and I am capable of loving every brother and sister. Sage, vielen Dank, dass ich fähig und imstande bin, jeden Bruder und jede Schwester zu lieben. Then what you do? Danach sagst du, you say, it's now my Christian duty to express this love very truthfully and sincerely. Es ist jetzt meine christliche Pflicht, diese Liebe wahrhaftig und aufrichtig auszudrücken. And this is the journey that I will go. Diesen Weg werde ich gehen. You know, you choose how much love you express to whom. Du entscheidest, wie viel Liebe du wem gegenüber ausdrückst. You're already, it's already in you. Sie ist bereits in dir. Because you're a Christian. Weil du ein Christ bist. But you have to choose every day that to purely and sincerely and passionately express that love. Aber du musst dich jeden Tag entscheiden, diese Liebe rein, aufrichtig und leidenschaftlich auszudrücken. There's a long time we could talk about this. Darüber könnten wir lange sprechen. But I think it just needs to become clear to us. Aber ich denke, es muss uns einfach klar werden. That unless we pursue to passionately love one another, wenn wir nicht danach streben, einander leidenschaftlich zu lieben, even though the love is in us, we're not gonna love. Obwohl die Liebe in uns ist, werden wir nicht lieben. See you tomorrow. Bis morgen.